Wir wissen, wir werden keine wissen, vielleicht wir wissen, wir werden keine wissen, ja, so droht und gehle, trapp, trapp, alleine, ja, so droht und gehle, trapp, trapp, alleine. Bitna,